Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. Siebentes Kapitel. Mit dem Herrn, für den unser Beamen gebetet hatte, war eine erstaunliche Geschichte geschehen. Er war, wie ich es Ihnen berichtet habe, in die jüdische Stadt gefahren, war dort spät in der Nacht angekommen, als niemand an ihn dachte, hatte sofort alle Läden und das Siegel genommen und die Polizei verständigt, dass er am nächsten Morgen mit der Revision beginnen werde. Die Juden erfuhren es natürlich sofort und gingen gleich noch in der Nacht zu ihm, um ihn über ein Übereinkommen zu bitten, da sie große Vorräte von gesetzwidrigen Waren auf Lager hatten. Sie kamen zu ihm und steckten ihm auf einmal 10.000 Rubel zu. Er sagte, »Ich kann nicht, ich bin hoher Beamter, genieße Vertrauen und nehme keine Bestechungsgelder.« Die Juden schnatterten untereinander, »15.000!« Er wieder, »Ich kann nicht, sie 20.000!« Er darauf, »Versteht ihr denn nicht, dass ich nicht kann? Ich habe schon die Polizei verständigt, dass ich morgen mit ihr zusammen revidieren werde.« Sie schnatterten wieder und sagen dann, »Ach, eure Durchlaucht, das macht nichts, dass die Polizei verständigt haben. Wir geben ihnen 25.000 und sie geben uns dafür bloß bis zum Morgen ihre Bettschaft und legen sich ruhig schlafen. Wir brauchen nichts mehr.« Der Herr überlegt hin und her. Wenn er sich auch für eine hohe Person hält, so scheint auch bei den hohen Personen das Herz nicht von Stein zu sein. Er nahm die 25.000, gab ihnen das Bettschaft, mit dem er siegelte, und legte sich schlafen. Die Juden holten, versteht sich, in der Nacht alles Notwendige aus ihren Lagern heraus und versiegelten sie wieder mit demselben Bettschaft. Der Herr schlief noch, als sie am Morgen schon wieder in seinem Vorzimmer lärmten. Er geht zu ihnen hinaus, sie danken ihm und sagen, »Nun, euer Hochwohlgeboren, nun halten Sie bitte Revision.« Er scheint es aber zu überhören und sagt, »Gebt mir schnell mein Siegel.« Aber die Juden sagen, »Ja, geben Sie uns unser Geld.« Der Herr, »Was? Wie?« Aber sie bleiben dabei. »Wir haben«, sagen sie, »das Geld Ihnen als Pfand zurückgelassen.« Er wieder, »Was? Als Pfand?« »Freilich«, sagen sie, »als Pfand.« »Ihr lügt«, sagt er. »Ihr Halunken, ihr Christusverkäufer, ihr habt mir das ganze Geld gegeben.« Sie stoßen einander an und lachen. »Hörst du«, sagen sie, »hörst du, wir haben ihm das ganze Geld gegeben. Wie könnten wir so dumm sein und so unpolitisch einer so hohen Persönlichkeit Schabar geben?« »So nennen sie Bestechungsgelder. Nun, können Sie sich etwas Schöneres vorstellen als diese Geschichte?« Der Herr versteht sich, hätte nun das Geld zurückgeben sollen und die Sache wäre zu Ende gewesen. Aber er war eigensinnig und wollte sich davon nicht trennen. So verging der Morgen. Der ganze Handel in der Stadt ist gesperrt. Die Leute kommen und wundern sich. Die Polizei fordert das Siegel und die Juden schreien. »Ey, was? Was ist das für eine staatliche Regierung? Die hohe Obrigkeit will uns ruinieren!« Ein schreckliches Durcheinander. Der Herr sitzt eingeschlossen zu Hause und hat bis Mittag schier den Verstand verloren. Am Abend ruft er dann die listigen Juden zu sich und sagt, »Hier, ihr Verfluchten, nehmt euer Geld und gebt mir nur mein Bettschaft wieder.« Aber sie wollen nicht und sagen, »Ja, wenn das so ginge, wir haben den ganzen Tag nicht gehandelt, jetzt müssen euer Wohlgeboren uns 15.000 dazugeben.« Sehen Sie, so kam es. Und die Juden drohen, »Wenn Sie uns nicht die 15.000 geben, kostet die Sache morgen 25.000 Rubel mehr.« Der Herr schlief die ganze Nacht nicht. Am Morgen schickte er wieder zu den Juden, gab ihm das ganze Geld, das er von ihnen erhalten hatte, zurück und unterschrieb einen Wechsel auf 25.000. Dann begann er so eine Art Revision. Natürlich fand er nichts, fuhr so schnell wie möglich nach Hause und tobte vor seiner Frau, woher er die 25.000 Rubel nehmen soll, um den Juden die Wechsel zu bezahlen. »Wir müssen dein Gut, das du in die Ehe mitgebracht hast, verkaufen«, sagte er. Aber sie erwidert, »Nichts in der Welt, ich bin mit ihm verwachsen.« Er sagt, Du bist schuld. Du hast mir mit deinen Altgläubigen diesen Auftrag erbeten und warst überzeugt, dass mir der Engel helfen würde. So schön hat er mir nun geholfen. Aber sie antwortet darauf, du bist selber schuld. Warum bist du so dumm und hast die Juden nicht verhaftet und erklärt, dass sie dir das Bettschaft gestohlen haben? Aber im Übrigen, sagt sie, macht es nichts. Folge nur mir. Ich werde die Sache schon wieder einrichten und für deine Unvernunft werden andere zahlen. Mit einem Male plärrt sie, sofort, schnell, den Nepperer hinunterfahren und mir den Ältesten der Altgläubigen herholen. Der Bote kam, brachte unseren Beamen und die Frau sagte ihm ohne Umschweife, hören Sie, ich weiß, dass Sie ein verständiger Mensch sind und dass Sie verstehen werden, was ich brauche. Meinem Mann ist eine kleine Unannehmlichkeit widerfahren. Nichtswürdige haben ihn ausgeraubt. Die Juden, Sie verstehen, und wir brauchen unbedingt dieser Tage 25.000 Rubel, die ich nirgends so schnell auftreiben kann. Aber ich habe Sie gerufen, und da ich weiß, dass ihr altgläubige, kluge und reiche Leute seid, und weil ich mich selbst überzeugt habe, dass Gott euch in allen Dingen hilft, bin ich sicher, dass ihr mir den Gefallen tun und die 25.000 Rubel geben werdet. Ich werde dafür meinerseits allen Damen von euren wundertätigen heiligen Bildern erzählen, und ihr werdet sehen, wie viele für Wachs und Öl erhalten werdet. Ich glaube, meine werten Herren, dass Sie sich ohne Mühe vorstellen können, was unser Spielmann bei dieser Verwendung empfand. Ich weiß nicht, was er alles sagte, aber ich glaube es ihm, dass er nun anfing, sich zu winden und zu schwören und sie unserer Dürftigkeit zu versichern. Aber sie, die neue Herodias, wollte davon nichts wissen. Nein, sagte sie. Ich weiß sehr gut, dass die Altgläubigen reich sind und dass 25.000 Rubel für euch nichts bedeutet. Als mein Vater in Moskau Beamter war, haben ihm die Altgläubigen mehrmals solche Gefälligkeiten erwiesen. Und 25.000 Rubel sind gar nicht der Rede wert. Pimen versuchte natürlich ihr vorzustellen, dass die Moskauer Altgläubigen kapitalskräftige Leute seien. Wir aber einfache Bauern und Tagelöhner. Aber sie hatte anscheinend sehr gute Moskauer Erfahrungen und fiel über ihn auf einmal her. Warum erzählen Sie mir das? Als ob ich nicht wüsste, wie viel wundertätige Heiligenbilder ihr habt. Haben Sie mir nicht selbst erzählt, wie viel man euch aus ganz Russland für Wachs und Öl schickt? Nein, ich will nichts hören. Entweder bekomme ich sofort das Geld, oder mein Mann fährt gleich zum Gouverneur und erzählt ihm alles. Ihr betet und die Leute verführt, und es wird euch schlecht gehen. Der arme Beamen fiel schier die Treppe hinunter. Er kam nach Hause und sagte, wie ich Ihnen bereits berichtet habe, nur das eine Wort. Nichts. Dabei war er aber rot, als käme er aus dem Dampfbad, ging gleich in einen Winkel und schneuzte sich in einem fort. Schließlich nahm ihn Luca Grillow ein wenig ins Verhör. Beamen gestand ihm natürlich nicht alles, sondern enthüllte ihm nur ganz wenig und sagte, »Die Gnädige hat von mir verlangt, dass ich ihr von euch 5.000 Rubel Bestechungsgelder bringe.« Daraufhin braust Luca natürlich auf. »Ach du Spielmann«, sagte er, »was brauchtest du mit den Leuten verkehren und sie auch noch herbringen? Sind wir denn reiche Leute? Haben wir so viel Geld zu verschenken? Wofür sollen wir es denn geben? Und wo ist es? Wie du alles angestellt hast, so bring es auch in Ordnung. Aber wir können die 5.000 Rubel nirgends hernehmen.« Damit ging Luke an seine Arbeit und kam, wie ich berichtete, bleich wie ein zum Tode Verurteilter zu uns, weil das nächtliche Ereignis ihn ahnen ließ, dass die Sache uns Unannehmlichkeiten bringen werde. Pimen aber ging ans andere Flussufer. Wir alle sahen, wie er mit einem Boot aus dem Schilf herausfuhr und sich der Stadt zuwandte. Als Michalitza mir jetzt dies alles der Reihe nach erzählte, wie er sich um die 5.000 Rubel bemüht hatte, dachte ich mir, dass er nun bestimmt zur Gnädigen gefahren sei, um sie zu besänftigen. Mit solchen Gedanken stand ich neben Michalitza und dachte nach, ob aus all dem nicht ein Schaden für uns erwachsen könne und ob es nicht notwendig sei, irgendwelche Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Als ich plötzlich sah, dass alle Maßnahmen schon zu spät waren, ein großes Boot am Ufer anlegte und ich hinter mir den Lärm vieler Stimmen hörte. Ich drehte mich um und erblickte einige Beamte in allerlei Uniformen und mit ihnen eine erhebliche Anzahl von Gendarmen und Soldaten. Meine werten Herren, ich kann Michalitza kaum einen Blick zu werfen, als sie alle an uns vorbei zu Lukas Stube gehen und an der Türe zwei Posten mit bloßen Säbeln aufstellen. Michalitza stürzt auf die Posten zu, nicht nur um in die Stube zu kommen, sondern auch um zu eifern. Natürlich stoßen sie zurück, und wie sie noch wilder auf sie eindringt und mit ihnen ins Handgemenge kommt, versetzt ihr einer der Gendarmen einen solchen Stoß, dass sie kopfüber die Treppe hinunterstürzt. Ich schicke mich an, zu Luca auf die Brücke zu laufen, aber ich sehe schon, wie Luca mir entgegenläuft und hinter ihm unsere ganze Gesellschaft, alle in Aufruhr, jeder mit dem Werkzeug in der Hand, mit dem er eben gearbeitet hat, der eine mit einer Brechstange, der andere mit einem Hammer und alle laufen, um ihr Heiligtum zu verteidigen. Alle, die im Boot keinen Platz gefunden und kein anderes Mittel erhalten hatten, das Ufer zu erreichen, waren in den Kleidern, wie sie bei der Arbeit gewesen waren, von der Brücke ins Wasser gesprungen und schwammen nun einer hinter dem anderen durch den kalten Fluss. Stellen Sie sich vor, es war schrecklich auszudenken, wie das enden sollte. Die Soldatenabteilung war etwa 20 Mann stark, und wenn sie auch alle mehr oder weniger kriegerisch ausgerüstet waren, so waren die unseren mehr als ein halbes Hundert und alle von glühenden Glaubenseifer besehen. Jetzt schwimmen sie wie die Seehunde durch das Wasser, und man hätte sie mit einem Knüppel auf den Kopf schlagen können, sie hätten die Absicht, ihr Heiligtum zu beschützen, nicht aufgegeben. Nun stürmen sie, nass wie sie sind, vorwärts, als hätten Steine plötzlich Leben bekommen. Ende des 7. Kapitels, gelesen von Schalkmar.